Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News hielt die südkoreanische Organisation Solidarität für Demokratie, Volksleben, Friedliche Landesvereinigung und Souveränität am 27. April vor dem Komplexgebäude der Regierung in Seoul eine Pressekonferenz ab und forderte die Regierung dazu auf, mit den Umtrieben zur Konfrontation mit den Landsleuten aufzuhören und für die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen einzutreten. Auf der Pressekonferenz gab es Reden und wurde danach das Pressekonferenzdokument verlesen. Darin wurde betont, die Regierung solle wenigstens jetzt für die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen aktiv eintreten. Vor allem solle sie die Maßnahme vom 24. Mai, die dem Austausch im Wege stehe, aufheben und den Tourismus im Gebirge Kumgang und das Projekt für die Industriezone Gaesong wieder aufnehmen.